Wenn sich jemand vergeht, indem er eine laut ausgesprochene Verwünschung anhört und könnte Zeuge sein, mag er nun den Täter gesehen oder sonst in Erfahrung gebracht haben, hat aber keine Anzeige gemacht und so Schuld auf sich geladen, oder wenn jemand irgendetwas Unreines berührt, sei es nun das Ass eines unreinen wilden Tiers oder das Ass eines unreinen Haustiers oder das Ass eines unreinen Gewürms, ohne dass er sich dessen bewusst wird, es aber nachher inne wird und in Schuld gerät, oder wenn er mit der Unreinigkeit an einem Menschen in Berührung kommt, mit irgendwelcher Unreinigkeit, infolge derer einer unrein sein kann, ohne dass er sich dessen bewusst wird, es aber nachher inne wird und in Schuld gerät, oder wenn jemand leichtfertigerweise schwört, dass er irgendetwas tun wolle, worauf man etwa leichtfertigerweise einen Schwur setzt, ohne dass er sich dessen bewusst wird, es aber nachher inne wird und durch irgendetwas derartiges in Schuld gerät, so soll er, wenn er durch irgendetwas derartiges in Schuld gerät, bekennen, wessen er sich schuldig gemacht hat. Sodann soll er Jahwe als Busse für das Vergehen, dessen er sich schuldig gemacht hat, ein Stück Kleinvieh, und zwar ein Weibchen, es sei ein Schaf oder eine Ziege, zum Sündopfer bringen, und der Priester soll ihm wegen seines Vergehens Sühne schaffen. Wenn er aber zur Beschaffung eines Schafs zu arm ist, so soll er Jahwe als Busse für sein Vergehen zwei Turteltauben oder zwei junge Tauben bringen, die eine als Sündopfer, die andere als Brandopfer. Und zwar soll er sie zum Priester bringen, dieser soll die zum Sündopfer bestimmte zuerst darbringen. Er soll ihr dicht vor dem Genick den Kopf einknicken, ohne ihn abzutrennen. Sodann soll er etwas von dem Blute des Sündopfers an die Wand des Altars sprengen. Der Rest des Blutes aber soll auf den Grund des Altars ausgedrückt werden, ein Sündopfer ist es. Die andere aber soll er zum Brandopfer herrichten, so, wie es sich gebührt. Wenn ihm so der Priester Sühne geschafft haben wird wegen des Vergehens, dessen er sich schuldig gemacht hat, wird ihm vergeben werden. Wenn er aber zur Beschaffung zweier Turteltauben oder zwei junger Tauben zu arm ist, so soll er als Opfergabe für sein Vergehen ein Zehntel Eva Feinmehl zum Sündopfer bringen, doch ohne Öl darauf zu schütten oder Weihrauch darauf zu tun, denn es ist ein Sündopfer. Und er soll es zum Priester bringen. Der Priester aber soll eine reichliche Handvoll davon nehmen, als Duftteil von ihm, und soll es auf dem Altar über den Feueropfern Jahwes in Rauch aufgehen lassen, ein Sündopfer ist es. Wenn ihm so der Priester Sühne geschafft haben wird wegen des Vergehens, dessen er sich bei irgendeinem jener Anlässe schuldig gemacht hat, wird ihm vergeben werden. Es soll aber wie das Speisopfer dem Priester gehören. Und Jahwe redete mit Mose also, wenn jemand etwas veruntreut und sich unvorsätzlich an dem vergreift, was Jahwe geheiligt ist, so soll er Jahwe als Busse einen fehllosen Widder aus seiner Kleinviehherde, der nach deiner Schätzung einen Wert von mindestens 2 Sekeln heiligen Gewichts hat, zum Schuldopfer bringen. Und was er sich von dem Geheiligten widerrechtlich angeeignet hat, soll er zurückerstatten und noch 1/5 des Betrags darauf legen. Er soll es dem Priester übergeben, und der Priester soll ihm durch den Schuldopfer wieder Sühne schaffen, so wird ihm vergeben werden. Und wenn sich jemand vergeht und unbewusst irgendeines der Verbote Jahwes übertritt und so in Schuld gerät und Verschuldung auf sich geladen hat, so soll er einen fehllosen wieder aus seiner Kleinviehherde nach deiner Schätzung als Schuldopfer zum Priester bringen. Und der Priester soll ihm Sühne schaffen wegen des Vergehens, das er unbewusst begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Ein Schuldopfer ist es, hat er sich doch gegen Jahwe verschuldet. Und Jahwe redete mit Mose also, wenn sich jemand vergeht und sich einer Veruntreuung gegen Jahwe schuldig macht, indem er seinem Nächsten etwas Anertrautes oder Hinterlegtes oder Geraubtes ableugnet oder seinen Nächsten übervorteilt oder Verlorenes, das er gefunden hat, ableugnet oder indem er einen falschen Eid schwört wegen irgendeiner Handlung, durch die sich einer vergehen kann, wenn er sich so vergeht und in Schuld gerät, so soll er dasjenige, was er geraubt oder erpresst hat oder was ihm anvertraut worden war, oder das Verlorene, das er gefunden, oder dasjenige, um dessen Willen er betrüglich geschworen hat, was es auch sein mag, zurückerstatten, und zwar soll er es nach seinem vollen Wert ersetzen und noch 1/5 des Betrags darauf legen. Dem soll er es geben, dem es zukommt, an dem Tage, wo er seine Busse entrichtet. Als Busse aber soll er für Jahwe einen fehllosen Widder aus seiner Kleinviehherde nach deiner Schätzung als Schuldopfer zum Priester bringen. Und der Priester soll ihm Sühne schaffen vor Jahwe, so wird ihm vergeben werden, jedwede Handlung, durch die sich einer verschulden kann.